Du bist 16, du bist wunderbar und du gehörst mir. Singt Ringo 1973, da ist er schon doppelt 16 und landet einen Welthit mit You're 16. Dabei ist er ja nicht eben ein begnadeter Sänger. Trotzdem durfte er auch bei den Beatles immer mal wieder ein Liedchen singen. John Lennon und Paul McCartney schneidern ihm bestimmte Songs buchstäblich auf die Stimmbänder. Sie wissen, dass Ringo über einen beschränkten Tonumfang verfügt, also schreiben sie ihm möglichst einfache Melodien. With a Little Help from My Friends, Ringos Gesangsbeitrag zum Sgt. Pepper Album der Beatles, ein Lied, das jeder mitsingen kann. Ganz egal, ob er eine tolle Stimme hat oder gar keine. Das gilt auch für dieses Lied. Heinz die Hundekehle heißt der Interpret von diesem Song. Den haben schon einige Menschen, Millionen von Menschen in deutschen Fußballstadien angestimmt. Eine einfache Melodie zum Mitgrölen. Und der Erste, der sie gegrölt hat, das war Ringo Starr. Yellow Submarine, der größte Hit der Beatles, bei dem Ringo singen durfte. Aber das Singen war ja nur ein Gelegenheitsjob. Hauptamtlich ist Ringo bei den Beatles Schlagzeuger und Komiker. Sein ganz eigener Humor bringt vor allem Kinder zum Lachen, und zwar Kinder jeden Alters. So zum Beispiel bei der berühmten Mini-Rock-Frage. In den 60er Jahren wird Ringo von einem amerikanischen Journalisten interviewt. Ein berühmter Landsmann von Ringo habe kürzlich behauptet, die amerikanischen Frauen trügen keine Miniröcke, weil sie hässliche Beine hätten. Was denn Ringo zu den Beinen der amerikanischen Frauen meine? I'd like to ask you what you think about American women's legs. Well, if they don't wear miniskirts, how does he know the legs are ugly? Wie kann er wissen, dass sie hässliche Beine haben, wenn sie keine Miniröcke tragen? Tja, mit Scherzen dieser Art wird Ringo bei den Beatles zum Bandclown. Eine Rolle, die er auch in ihren Kinofilmen gerne übernimmt. Aber vor lauter Clownereien und dem schiefen Gesinge wird ja gerne vergessen, dass dieser Ringo ein ziemlich großartiger Schlagzeuger ist. Das meinen auch einige seiner Kollegen. Schlagzeuger wie Max Weinberg oder Phil Collins bezeichnen ihn sogar als Vorbild. Und Benjamin Tench, der Keyboarder von Tom Petty, der schreit sie ihm ins Gesicht. You really are the greatest effing drummer in the world. Der größte Schlagzeuger der Welt ist Ringo Starr. Oder einfach nur der größte? And I'm sure that I speak for everyone here when I say Ringo Starr is the greatest and you better believe it. Ringo ist der größte und das sollen wir gefälligst glauben. Das meint der Starproduzent Don Was. Sein Kollege Ben Harper hat sogar eine religiöse Erscheinung. When Ringo channels his art, God enters the room. Wenn Ringo seine Kunst zelebriert, dann betritt Gott den Raum. Ganz so göttlich läuft es nicht immer für Ringo Starr. Nach der Trennung der Beatles 1970 hatte er zunächst ein paar Solo-Hits. It Don't Come Easy, dafür gibt's 1971 noch Gold. Aber schon bald danach geht's bergab. Ab Mitte der 70er ist Ringo weniger gefragt und er gibt sich mit Gastauftritten bei anderen Musikern zufrieden. Und mit denen trinkt er auch gerne mal einen. Von den vier Beatles ist er der am wenigsten Kreative. Alle paar Jahre eine neue Platte, dazwischen verwaltet Ringo das Erbe der Beatles. Und warum auch nicht? Mit den Beatles hat er in 8 Jahren mehr tolle Musik gemacht als die meisten Musiker in ihrem ganzen Leben. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch Ringo Starr und sing uns nochmal dein Gute-Nacht-Lied.